Meine Hände, meine Arme, meine Beine, mein Körper, mein Kopf. Und ich. Das Unveränderliche, Unzerstörbare, selbst ich. Der Mittelpunkt der gesamten menschlichen Zellkultur. Ist ich, bin ich in jeder Zelle. Wohl kaum ist ich die Summe des genetischen Materials. Die Musik ist ja auch nicht der Bauplan des Radios. Das Überflüssiges oder Festgewordenes, das sich abstreifen lässt, abwerfen lässt wie Ballast, wie Sandsäcke aus seinem Freiballon. Lederhaut, Fasern, Muskeln, Sehnen, Venen, Kapillare, Nervenbahnen, Fett, Gewebe, Knochen, Marke, Bein und wo oder was ist übrig? Dass noch ich behaupten kann, solange eine Zunge, eine Fuchtel der Hand noch ich behaupten kann. Dass womöglich noch länger behauptet, behauptet, enthauptet. Wie Cephalophon mit einem Hieb einen Kopf kürzer. Das, was passiert in der Liebe, die Entgrenzung, das Ausufern oder die Betäubung bis zu einem Punkt, wo nur noch etwas übrig bleibt. Die Taube muss die sich nicht entwickelt hat, überhaupt Entwicklung. Als wäre da etwas aufgewickelt, Ariadnes Faden, der zur vollen Länge ausgestreckt, verbraucht werden müsste. Immer an der Wand lang, immer an der Wand lang, ist unsicher der Weg aus dem Garten, den Übergang. Wo ich irre, irre, irre, irre, irre, irre, irre, irre, zum Zeitvertreib. Sonst würde sich die Zeit auf mich stürzen. So, wie ein Aas fressen ist hier. Etwas einkücheln auf kleiner Flamme, bis die gesamte Flüssigkeit verdampft. Sozusagen, was blöd. bleibt karamellisiert. Ein Zeh flüssiger Sirup erinnert im Geruch an Philosophie. Verstorbenen, die den Zeitfluss heruntertreiben, durchs Delta zur Mündung ins offene kosmische Meer. Kunderreiche haben uns die Leichen irgendwas zu sagen, außer Skandal, sick! Wir sind die, die ihr nicht sein werdet. Wir sind da. Ihr nicht. But this stays painted to all of human nature. It tears down hope almost to the Das Fundament steht an der falschen Stelle. Man hätte dieses Haus in den Himmel setzen sollen, damit die Götter sterben. Regelmäßig und in zeitlich klassischen Proportionen. Der goldene Schnitt durch die Kehle eines verehrbaren Himmelskörpers, der daraufhin sein göttliches Blut in kurzen Stößen in den himmlischen Sommerraum, wenn es immer Sommer ist, verschießt. Bis Mann, Frau, ich eingeschlossen, sagen kann, endlich. Unendlich, in Ruhe gelassen, aber beweglich, frei zu lärmen, ohne Schuld.